der Mädel halt die Fest und tanzt am Polka-Schritt. Jeder singt und klatscht damit beim Kirber-Hit. Jeder singt und klatscht damit beim Kirber-Hit. Jeder Kirber-Hans bin gut drauf und Hans. Kirber-Mädel ist so schön, muss ich nur am Kirber gehen. Jeder Kirber-Hans bin gut drauf und Hans. Ob's der Puzzle hab ich's drauf, ja, hat's gesagt. Jeder Kirber-Hans bin gut drauf und Hans. Kirber-Mädel ist so schön, muss ich nur am Kirber gehen. Freien und denk bloß an sie drum. Ein SMS, die schreibe ich ihr und häng ein E-Mail drum. Im Internet ein Liebesgruß von mir, ist dies nicht schön. Geh auf Seite www.kirberhans.de. Geh auf Seite www.kirberhans.de. Ich, der Kirberhans, bin gut drauf und Hans. Kirbermeudel ist so schön, muss ich nur